Seine letzte Ansprache über Apsi richtete Golomann am 18. März 1945 an seine deutschen Hörer. Wieder und wieder forderte er sie auf, den zerstörerischen Krieg endlich zu beenden. Die amerikanische Armee habe den Rhein bei Remagen überquert und bald sei Deutschland vollständig besetzt. Wir haben hier am amerikanischen Rundfunk seit fast einem Jahr die Flausen der Nazi-Lügner widerlegt. Tag für Tag und Woche für Woche. Ihre obszöne Gräuelpropaganda, ihre geschwollenen Prahlereien und falschen Versprechungen und scheinheiligen Klagen. Wenn aber das unsere einzige Aufgabe wäre, so könnten wir heute ebenso gut unseren Laden zumachen. Die Goebbels-Propaganda ist am Ende. Sie hat nichts mehr anzubieten als Sieg oder selbst Mord. Und weil ein deutscher Sieg heute ja so unmöglich ist wie die Eroberung des Vollmondes, so läuft das auf Selbstmord hinaus und weiter gar nichts. Ja, diese Menschen wollen jetzt ein ganzes Volk mit in ihr eigenes Grab hineinkrallen. Als Frucht ihrer 12-jährigen Herrschaft haben sie den Deutschen nichts anderes mehr anzubieten als dies. Ihr könnt euch ja das Leben nehmen. Sie haben nur noch ein Ziel, die Verwüstung Deutschlands vollständig zu machen und damit dem Volk nach ihrem eigenen Verschwinden Leben und Wiederaufbau so schwer wie möglich zu machen. Noch im Untergang wollen sie Drachensaat säen für neues Elend. Die Rechnung für diese Politik muss Deutschland bezahlen und nicht die Alliierten. Den Alliierten ist es gleichgültig, wie gut oder schlecht das deutsche Volk nach dem Krieg leben wird. Noch heute ist viel Reichtum in Deutschland, Häuser, Maschinen und Vieh und Ackerland, das vom Krieg so gut wie verschont wurde. Ob all das zerstört werden wird oder nicht, wird für Deutschland einen großen Unterschied machen. Auch zwischen einer durch den Luftkrieg beschädigten und einer durch Artillerie völlig zerstörten Stadt ist ein großer Unterschied. Die Rheinländer können das bestätigen. Jene, die in ihrer Stadt die weiße Fahne hissten, haben in ihrem eigenen Interesse und Recht gehandelt. Städte, in denen deutsche Truppen Widerstand leisten, werden zerstampft. Das ist im Krieg noch immer so gewesen. Und das ist jetzt, in den letzten Monaten des Hitlerkrieges, unvermeidlicher als je. Die Welt hat keine Geduld mehr mit dem Wahnsinnswitz der Kriegsverlängerung. Sie will zu den besseren Aufgaben des Friedens zurückkehren. Es ist Zeit, das Spiel zu beenden. Und da, wo die Nazis nicht Schluss machen wollen, da machen die Alliierten Schluss. Noch im März wechselte Golomann zum Sender Radio Luxemburg, der direkt dem alliierten Hauptquartier unterstand, also nicht wie EPSI dem zivilen Office of War Information. Der Luxemburger Sender war 1924 als private Rundfunkgesellschaft gegründet worden und verfügte über einen leistungsstarken Langwellensender. Nach der Besetzung Luxemburgs durch deutsche Truppen im Jahr 1940 wurde er als Reichssender Luxemburg dem NS-Propagandaministerium unterstellt. Nach der Befreiung Luxemburgs am 9. und 10. September 1944 durch die 12. amerikanische Heeresgruppe wurde der Sender unversehrt übernommen. Zur Überraschung der amerikanischen Soldaten, zu denen auch der aus Deutschland emigrierte Schriftsteller Stefan Heim gehörte. Er erinnerte sich später: Die Nazis, wohl in der Hoffnung, dass sie noch einmal nach Luxemburg zurückkehren würden, hatten die riesigen Sendemasten bei Junglister stehen lassen. Aber sie hatten die große Senderöhre, für die es nur in Deutschland Ersatz gab, zerschossen. Da meldete sich bei den Amerikanern einer der Ingenieure des Senders, Felton hieß er, und teilte mit, er hätte vor längerer Zeit, schon in Voraussicht der kommenden Dinge, eine solche Röhre beiseite gebracht und vergraben. Und wenn wir wollten, könnten wir morgen anfangen, auszustrahlen.